Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und wir reden heute über bedrucktes Papier in größeren Stapeln. Auch Bücher genannt, gibt es natürlich auch digital, gibt es auch in echt. Und wir reden mit dem Patrick Meyer. Hallo Patrick, wer bist du und was machst du? Ja, hallo. Da haben wir schon gleich das erste, Patrick Meyer, aber ist Oh, wurscht, Entschuldigung, ja. haben wir gar nicht drüber gesprochen. Das hat schon meine Deutschlehrerin in den Wahnsinn getrieben, quasi. Also Patrick Meyer, Digital Paddy, bin seit 2000 im Bereich Online-Vermarktung aktiv. Davor mal eine Lehre im Verlag gemacht, so richtig Verlagskaufmann, Verlagsfachwirt und alles drum und dran. Und beschäftige mich seitdem eben mit der digitalen Welt und mache da ja Online-Vermarktung, Beratung, Transformation. Jetzt beschäftige ich mich natürlich auch mit dem Thema KI ganz stark und habe 2019 mal über ein Buch nachgedacht und das habe ich dieses Jahr rausgebracht. Und das ist ganz spannend. Und aber deswegen reden wir auch miteinander und da freue ich mich Deswegen drüber. reden wir miteinander, weil du Ja, das gepostet hast. danke. Und ich sagte, Business-Roman, da müssen wir drüber Ja. reden, weil ich hatte, glaube ich, bisher erst eine. Ich habe einen Business-Roman noch hier liegen, den habe ich nicht gelesen, von Günter Dück an Kaba, einen Vampir-Business-Roman. Okay. Ja, also den muss ich jetzt demnächst mal, der ist gar nicht so dick wie manche von Günter Dücks Sachen. Und den anderen, den kennen, glaube ich, viele, aber ich weiß gerade den Autor nicht mehr. Der Plan heißt es. Ah, Von, okay, ja, das habe ich auch schon mal gehört. ne, da geht es irgendwie darum, dass, glaube in Albanien oder so, keine Ahnung, warum in Albanien, irgendwelche Software entwickelt werden soll und die versuchen rauszufinden, wie sie es machen. Und dann wird halt beschrieben, wie der das da so in Gruppen aufteilt und ja. Aber es ist halt erzählend gemacht und nicht, so und so machst du es, ja. Und Ich glaube, Albanien vielleicht, wie so bei meinem Buch, ne? Man versucht ja auch ein paar Sachen dann so zu verschleiern, damit es nicht sofort damit es nicht auf, auffällt. dass keiner das Gefühl hat, ich bin gemeint. Ja, genau. Oh, das bin ja ich quasi. Ja. Genau. Aber passiert ja trotzdem noch, oder? Oder nicht? Naja, also es gibt natürlich, wenn du so ein Buch schreibst, hast du irgendwann eine Idee. Also du hast einen Plot im Kopf und du hast Leute im Kopf, die dir natürlich im Leben begegnet sind. Und dann ist es so ein Mischmasch aus diesen Dingen. So, dann, da schreibst du da natürlich nicht hin, das war jetzt der Peter Müller, sondern der hätte ja, also ne, es ist natürlich fiktional, aber du lehnst dich natürlich immer gerade bei so einem Thema auch an der Wirklichkeit an. Aber trotzdem, es gibt ja ein Unternehmen in dem Buch, das heißt Sharelift. Da googelst du erstmal tausendmal, gibt es irgendwie eine Butze, die so heißt, nicht, dass sich da auch einer auf die Füße getreten fühlt. Und nee, gab es lustigerweise nicht und konnte mir dann auch sogar noch die Domain sichern. Das ist natürlich, passiert mir manchmal auch. Ich denke mir irgendwelche Namen aus und denke dann, die Domain ist sicher schon weg. Und dann ist sie Ja. noch da. Und manchmal denkst du, boah, ich habe eine total originelle Idee, da ist sicher noch keiner drauf gekommen. Und da gibt es 8 Firmen, die so heißen oder so. Ja, es ist also wirklich auch bei dem Roman, spielt ja in der Mediawelt, geht ja um einen Audit und um einen skrupellosen, ja, quasi Menschen, dem eine Agentur gehört und der seine Kunden im Endeffekt betrügt. Und da musst du dir ja Namen ausdenken für die Agentur, für die Holding, wie das Oh alles so je. ist. Und Ja. ja, genau, dann fängst du an und denkst so, ach, wer ist denn auf die bescheuerte Idee gekommen, eine Company so zu nennen? Und dann irgendwann hast du aber alle Namen zusammen, also auch gerade die Firmennamen. Bei persönlichen Namen ist es ein bisschen einfacher. Peter Müllers gibt es ja tatsächlich ein paar auf der Welt, da kann sich auch keiner auf die Füße getreten fühlen. Aber gerade so bei den Firmennamen war das echt so eine kleine Herausforderung und da kannst du auch die KI nicht fragen, die weiß es ja eh nicht. Ja? Die Ja. halluziniert ja selber sich manchmal irgendwas Die zusammen. sagt immer im Zweifel, ja, du hast recht, ne? Ja, genau, Tolle ja, super Idee. Idee von dir. Ja, danke, danke, dass du dir das so schön ausgedacht hast. Nee, aber das ist tatsächlich auch so ein kleiner ja, Tipp. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Zeit in Anspruch nimmt. So diesen ganzen Recherche-Part, dass du das irgendwie so ein bisschen safe hast, ne? Also du willst es ja rechtlich safe haben, weil ich habe Ne. das erlebt. Ich wollte eigentlich letztes Jahr ein Buch rausbringen zum Thema Ad Fraud und hatte da auch Leute, die Zitate gegeben haben. Und 3 Tage bevor ich auf Veröffentlichen bei Amazon KDP gedrückt habe, rief mich einer an und sagt: Du, ich habe mich da vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Und da hingen dann 2 Kapitel so ein bisschen von ab. Und dann habe ich gesagt: Okay, dann müssen wir das jetzt erstmal auf die lange Bank schieben. War ein bisschen ärgerlich, aber man kann natürlich jetzt auch nicht Leute irgendwie, ja, davor führen, wenn sie dann sagen: Ich möchte das bitte nicht mehr. Und das ist Ja, halt so ist es. Recherchearbeit ist da echt ist wichtig. Gut, be bevor wir jetzt, eigentlich habe ich auch gedacht, jetzt könnte ich mal fragen, worum es bei dem Buch geht und so, und wer der Mörder war und so, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie, warum, jenseits deiner persönlichen Affinität zu Buchverlag und so weiter, wie bist du auf die Idee gekommen, das Thema als Roman zu verpacken oder überhaupt ein Buch zu schreiben? Also ich habe in meinem Weblog, den ich ewig und 3 Tage schon schreibe, vielen Dank an Nico Lummer, der mich irgendwann mal auf die Idee Der dich mal gebracht hat. getreten hat, ja. Das. Ja, der gesagt Danke, hat, du musst Nico, auf, hallo Nico. ja, Mit genau, du Nico musst wollte auf ich hier auch Gott. mal über KI reden übrigens und das ist nichts geworden bisher. Ja, vielleicht kriegen wir ihn ja noch gemeinsam hin. Also Nico hat immer Oder? gesagt, du musst auf blog.de musst du schreiben und so fing das an. Und dann habe ich auch immer Kurzgeschichten geschrieben und Kurzgeschichten haben dann immer die Leute gesagt, ja, das klingt alles ganz gut, aber Kurzgeschichten sind ja natürlich auch immer kurze Geschichten. Ja. Und ich habe mir immer vorgenommen, wie alle Leute, die wahrscheinlich bloggen, du schreibst jetzt eines Tages nochmal den großen Hemingway-Roman und dann wirst du reich und berühmt. Und vielleicht wusste ich aufgrund meiner verlagskaufmännischen Ausbildung das mit dem Reich und also berühmt geht vielleicht noch, reich wird schwierig. Und ja, und dann 2019 habe ich gedacht, so jetzt fang mal an. Fang mal an zu schreiben. Ich weiß gar nicht, warum 2019, aber und dann hat es ewig und 3 Tage gedauert, bis du alles zusammen hast und dann hast du irgendwie den Plot und dann denkst du so, ja, aber ich habe immer gedacht, über was schreibst du? Es muss ja was sein, womit du dich auskennst, was die Leute irgendwie dann vielleicht auch spannend finden. Ja, und so habe ich dann vor mich hingeschrieben. Und dann so im letzten Jahr gab es so die richtigen, ja, Trigger. Da habe ich auch die Anfangsszene sozusagen vor mir bildlich gesehen. Und genau, und dann habe ich angefangen. Aber auch wirklich aus der Lust am Schreiben. Und weil mir alle gesagt haben, Paddy, du musst mal ein Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn dir das so viele Leute sagen, dann mache ich es jetzt halt. Ich habe da gesagt, wenn du 100 verkaufst, mache ich. Zu jedem. Ja, also ja, genau. Kauf mir schon mal 100 ab, dann wäre es schon mal gut, Ne? quasi. Nochmal Ja, subskribieren. genau. Ja. Ja. Vielleicht kann ich kurz erzählen. Also ich habe rein theoretisch, weiß man es nicht, also das Erste, was ich wirklich, also ich habe auch Kurzgeschichten publiziert, aber in ganz vielen Zeitschriften und Gedichte. Noch in meiner Studienzeit und habe dann so, jetzt klingelt das Telefon, aber das, warte, eine Sekunde. Kann ich dich nachher zurückrufen? Gut, alles klar. So, jetzt noch Notiz machen, dann wird alles gut. So. Das ist jetzt so richtig quasi Das live und ist ungeschnitten. das, Das ist wovor ich sehr dich gut. vorgewarnt habe. Es ist hier Das alles ist das live, Leben. ungeschnitten, das echte Leben. Dann ganz, ganz später, als ich dann schon selbstständig war, sprach mich eine Bekannte an. Also ich habe, ich, das Einzige war, also beziehungsweise, nee, und dann sprach mich auch jemand an und hat gesagt, ich habe so digitale Sachen gemacht, so digitale Literatur, auch im Rahmen damals von Wettbewerben von IBM und der Zeit. Die haben da zusammen damals was gemacht um die Jahrtausendwende rum. Oh, nee, 96, 97, so 95, 96, 97, so um den Dreh rum. Und habe da Sachen gemacht und da hat dann einer auch von den anderen, er hatte dann so einen Digitalverlag und dann habe ich eine CD-ROM rausgebracht. Also mein erstes Buch war eine CD-ROM, Geil. aber eigentlich mit den gesammelten Sachen, die ich da so gemacht habe, vieles experimentell, Copy Art, whatever. Und auch so HTML-Labyrinthe, nennen wir es mal. Aber nicht so Fortsetzungsgeschichte, so gehst du durch die Tür, ja, nein, sondern anders. Und dann kam irgendwann eine Bekannte und meinte, sie wollten ein kleines Büchlein machen zum Jubiläum, glaube ich, der Wirtschaftsregion Stuttgart. Und es sollte irgendwie die S-Bahn, also die Stadtbahn drin vorkommen. Und nee, die Stadtbahn ist die U-Bahn, es sollte die S-Bahn drin vorkommen. Das ist ganz strange da. Und dann habe ich mir mit einem Jugendfreund auch eine Geschichte ausgedacht. Der hat es gezeichnet. Das hatte dann so ein Pixie-Format. Und wir sind glücklicherweise nicht abgemahnt worden über eine Maus, also ein Mädchen findet eine Maus in der Bahn und die Maus weiß nicht, wo sie wohnt. Und das Mädchen fährt durch ganz Stuttgart mit der Maus und entdeckt halt verschiedene Ecken. An Zoo konnte sie nicht, weil da die Stadtbahn nicht hielt. Das war doof. Am Schluss hat sich herausgestellt, dass die Eltern ihr diese Maus gekauft hatten und als sie dann nach Hause kommt, gehört die Maus auch ihr und Ja, das ist war auch ganz toll. Also herzerwärmend. ich habe wirklich so eine Viertelträne im Auge. Also die Idee war gut. Und Schöne Geschichte, ja. ja, also ich habe auch noch welche. Ich glaube, ich habe irgendwo noch welche davon, wenn jemand haben will. Und dann hatte mich jemand gefragt, ob ich nicht ein Buch über Second Life schreiben will. Und das habe ich dann mit einer Bekannten getan. Ich habe es Konzeption gemacht in 2, 3 Kapitel und sie hat glücklicherweise den großen Rest geschrieben. Und ich glaube, der Vorschuss ist niemals, also ich Erwirtschaftet habe niemals, worden. doch, ich habe mal, glaube ich, immer mal, kam mal wieder 2,80 € oder so über den Vorschuss hinaus und dann ging halt Second Life einen Bach runter. Und dann kam ein anderer Verlag. Oh, nee, es war eigentlich derselbe, genau, der hieß aber dann, die Abteilung hatte gewechselt in einen anderen Verlag. Und dann haben die gemeint, ja, Buch über Google Plus. Das habe ich dann allein geschrieben. Das habe ich dann auch hingekriegt, weil vorher fand ich das total frustig, so längere Texte zu schreiben. Und das hat dann sogar noch eine zweite aktualisierte Auflage gehabt. Aber da habe ich in der Tat den Vorschuss nie reingeholt. Ich wollte aber auch gerade sagen, wenn du ein Buch über was schreibst, dann wird es irgendwann eingestellt, oder? Also Second Ich Life, habe schon Google überlegt, Plus. also ganz, ganz ernsthaft ist mir das auch aufgefallen. Es konnte mir nicht auffallen, ja? Und habe überlegt, was mir wohl Mark Zuckerberg zahlen würde, wenn ich kein Buch über Facebook schreibe. Ich wollte es gerade vorschlagen, oder du schreibst einfach was über X oder so, dann hätten wir so eine Fake Es wäre, wäre, News-Plattform weniger, ja. ja, aber ich habe ja immer geschrieben, dass es toll ist. Und das Ja, würde mir bei gut. X jetzt schwer fallen. Ja, Ja. es nimmt dir dann keiner ab quasi. Und dann Nee, das glaubt mir keiner mehr. Also, das ja. ist, ich habe zwar meinen Account noch. Ich hatte zuletzt, mein letztes Profilbild war der nackte Putin auf einem Einhorn, auf einem rosanen. Und jetzt habe ich den, einen Papst, einen Papst Trump mit rotem Laserschwert. Ich würde sagen, in beide Länder wird dir die Einreise demnächst schwerer fallen, sozusagen. Also nach Russland hatte ich es nicht geplant. USA war so gestern mal im Gespräch, habe ich gesagt, ich muss warten, bis Vance nicht mehr Präsident ist. Also ich muss jetzt mindestens 10 Jahre warten, bis ich wieder in die USA kann. Das könnte, ich wollte gerade sagen, könnte ratsam sein, ja. Ja, also ein bisschen Puffer muss ich lassen, sonst wird es schwierig. Also um das so, und danach habe ich es dann gelassen, weil ich dachte, nee, ich will nicht noch eine Plattform ruinieren. Ja. Besser so. Google Plus war wirklich eine geile Plattform. Aber wie auch immer. Also insofern ist es klar, ja, also reich, ja. Reich werden schwierig, berühmt, wer weiß, ja. Ja, die Lokalpresse hat schon über mich berichtet. Also ich bin schon, Oh, ich habe den hier war Artikel ich, gesehen, wunderbar, ja. ja. Hier war Erdbeerfest am Wochenende. Ich bin zweimal von den anderen 2000 Leuten angesprochen worden. Also Doch so mein, oft. ja, also der Faktor steigt immens. Okay, jetzt Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so, wenn du ein Buch schreibst und sagen wir mal, es fängt bei der Lokalpresse an, irgendjemand schreibt was, dann ist es tatsächlich so, dass auch der örtliche Buchhändler, der dich vielleicht kennt, weil du dort sonst Bücher schreibst, drauf anspricht. Der ist natürlich ein bisschen traurig, weil ich habe ja mein Buch bei Amazon KDP, also im Self-Publishing, veröffentlicht. Einfach weil es erstmal für so eine Variante die einfachste ist, momentan in Deutschland ein Buch zu veröffentlichen. Also wenn du angesprochen worden bist und sogar Vorschuss bekommen hast, Glückwunsch. Ist, glaube ich, hauptsächlich bei Fachbüchern so. Wobei, vielleicht muss ich zu dem Wort Vorschuss auch noch sagen, das ist nicht so, wie man sich das, also Ich hatte mir das vorgestellt, ich kriege den Auftrag, dann geben die mir 2000 Euro und dann fange ich an zu schreiben. Ja, nein, den Vorschuss kriegst du, wenn du das Manuskript abgibst. Ja, das ist, also die wollen natürlich was sehen. Also du musst schon quasi Nele Neuhaus oder hier Daniel Oder Hobbe von Barack Andreas Obama oder so, Franzis. da kriegst du mal 5 Genau. Millionen und dann fängt dein Ghostwriter an zu schreiben oder so. Nee, Genau, das habe ich ja genau. selber geschrieben. Aber also der Ausdruck Vorschuss ist auch nicht ganz korrekt. Ne? Also ich hatte es mir Ja, es ist anders ein Vorschuss. vorgestellt. Ja, es ist ein Vorschuss auf die nicht verkauften Bücher. Also es ist ja quasi Genau. Erwartungshaltung. Aber immerhin, also ich Ja, meine, immerhin, genau. Also ich super. habe dann gesagt, eigentlich möchte ich nur sowas schreiben, wenn einer kommt und sagt, mach mal. Ja, weil das ist zumindest ein Ticken weniger frustrierend, weil danach hast du natürlich, da können wir ja gleich noch drüber reden, im Prinzip fängt ja dann, sobald du das Ding entweder physisch oder digital vorliegen hast, dann fängt die Arbeit ja an. Aber dein Buch, wir waren bei deinem traurigen Buchhändler. Buchhändler traurig zu machen, Patrick, das ist wirklich nicht gut, ne? Weil die haben es schon schwer genug. Aber erzähl, der Buchhändler war traurig, weil, also kann der das nicht zu Verlagskonditionen dort bestellen, oder wie ist das? Naja, das ist bei Amazon schwierig, aber wir haben dann trotzdem einen Weg gefunden, der auch rechtskonform ist sozusagen. Also er kriegt die dann er kriegt die sozusagen von mir und er kann sie bei sich auch verkaufen. Und da Bücher in Deutschland eben preisgebunden sind, ist das es gibt keine Vertriebsschiene von Amazon KDP rein in den Buchhandel sozusagen. Eigentlich traurig, ne? Und ja, aber ist gut, kann ich verstehen. Ich meine, die Grundidee von Amazon war ja mal selber Buchhändler zu sein und dass die dann jetzt kein Buchhandel gegründet haben, ist mir auch klar. Aber wie gesagt, ich konnte ihn dann wieder happy machen, weil es tatsächlich auch zwei, drei Menschen offenbar gab, die den Artikel gelesen haben und gesagt haben, oh, das hätte ich ganz gerne. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das wird. Ich bin ganz froh, dass auf LinkedIn das Buch sehr positiv besprochen worden ist. Und so sind wir, glaube ich, auch ja dann in Kontakt gekommen. Also das unter anderem Christian Faltin und Thomas Koch haben sich begeistert quasi geäußert. Und da kann man sagen, das sind Multiplikatoren und Meinungsträger, die auch zum Absatz beigetragen haben. Und da war ich selber sehr positiv überrascht und wie gesagt, ich habe es ja aus einer rein intrinsischen Motivation heraus eigentlich so ein bisschen für mich geschrieben, weil ich gesagt habe, ich mache es jetzt mal. Und eine tolle Motivation, wenn Leute, die du auch nicht kennst, ne, dass deine Mutter sagt, es ist toll, dass du das Buch geschrieben hast, ist klar. Und auch dein Schwiegervater sich freut, wenn er es gelesen hat und sagt, das ist ein super Buch. Und ja, wenn dann andere Leute kommen und sagen, nee, auch Leute, die du gar nicht kennst, und sagen, hey, cooles Buch, echt gut geschrieben. Mach doch mal irgendwie noch ein zweites oder so, dann ja, ist das So, natürlich ganz jetzt haben wir motivierend. alle angemessen angeheizt, oder? Ja, Also, genau, ja. du hast ja vorher schon ein bisschen was verraten. Also der Audit, der Audit oder die Audit? The Die Audit, Audit. ja, genau. Ja. Ich weiß, ehrlich gesagt, das ist ganz lustig, das haben mich auch mal Leute gefragt, warum ich denn nicht der Audit genannt habe. Er hat gesagt, das hätte so bescheuert Deutsch-Englisch geklungen und da ich ja auch ein paar Jahre in einer amerikanisch-englischen Mediaagentur Holding verbracht habe, habe ich es dann The Audit genannt, weil. Also der Audit wäre wie Patrick Meyer. Ja, Wiederum. man hätte es die Prüfung auf Deutsch nennen können, sozusagen, Die oder die Buchprüfung oder Überprüfung. die. Ja, genau. Also vielleicht muss man nochmal sagen, ein Audit ist also die Überprüfung einer Mediaagentur durch den Kunden, dass er wissen will, ob da eigentlich alles nach mit rechten Dingen zugeht. Und dann sind wir natürlich auch bei der Handlung des Buches. Ja, überraschenderweise ist es kein Buchhaltungsbuch, wo dann alle hinterher sagen, so musst du einen Audit ordnungsgemäß machen, sondern man stellt fest, dass der Agenturinhaber Sebastian Dunkelthal eine miese, böse Person ist, der alle betrügt, inklusive Also seiner Frau. bei dem Namen hätte ich mir das gar nicht denken können. Nee, ne? Sebastian Also, Dunkelthal klingt schon nee, so. klingt eigentlich wie so Umtata, Zelt, so ein Volksmusik, nein. Ja, es klingt total nett, der Typ, ja. Ja, eigentlich schon. Ja. Sebastian weiß ich nicht, ich kenne ein paar nette Sebastians, Ja, aber ich auch, der hätte ja. noch Wolfgang heißen können oder so. Ja, aber ich dachte, Sebastian ist irgendwie, weiß ich auch, also Man Sebastian, muss ich auch hatte so die Auswahl. nicht zu auffällig machen, oder? Genau, also ne, wenn man dann irgendwie sagen will, jetzt, ich könnte es ja so sagen, wie es ein ehemaliger Chef von mir gesagt hätte, hätte ich andere klare Namen genommen, hätte ich mir das Problem ins Haus geholt. Das wollte ich natürlich nicht. Okay. Und nee, aber ich fand, das war schon ganz gut so mit Sebastian. Und auch die anderen haben irgendwie alle ganz gängige Namen sozusagen. Okay, Also ja. der Hausjurist heißt ja Detlef Teufel. Ja? Warum nennt man Juristen Teufel? Ja. Gibt überhaupt keinen. Mein Sohn hat mal Jura studiert. Und dann haben wir Sascha Lobo getroffen, kleine Anekdote. Und Sascha Lobo fragt ihn eben, also er studiert jetzt nicht mehr Jura, so. Also, was studierst du denn? Sagt Julian eben, ja, Jura. Und dann sagt er, schade eigentlich, du wirkst wie ein ganz netter Kerl. Aber Julian sagte dann immer, wenn, dann werde ich mal ein netter Jurist. Aber jetzt studiert er Politik und Verwaltung. Jetzt macht er was Das ordentliches. ist auch schön. Ich kenne auch ein Ja. paar nette Juristen. Es ist Ja, nicht nur so, dass die es gibt ja, unsympathisch alle sind. kennen nette Juristen. Also wir Ja. geben das hier zu Protokoll. Ja. Genau. Also mein Scheidungsanwalt fand ich super, den von meiner Frau natürlich nicht. Es ist immer eine Echt? Frage der Betrachtung. Es ist immer eine Frage der Auch, Betrachtung ja. Ich finde auch meinen sozusagen. Anwalt immer viel besser als Ihren. Glücklicherweise habe ich selten welche gebraucht, aber wenn, dann waren sie Ja. sehr hilfreich. Ja. Ja, genau. Das hilft. Also, das heißt, wir haben diesen Sebastian Dunkelthal, der hat eine Agentur. Du wolltest mir nämlich wir müssen uns jetzt doch noch über die Post beschweren. Du wolltest mir das Buch Genau. zuschicken, aber die Post hat es nicht geschafft. Wahrscheinlich kommt es halt, wir haben heute auch Montagspost, also es kommt keine, so wie wir auch Montag und Freitag, nö, keine Post, ne? Aber Ja, auch keine genau. Rechnungen. Es hat Vorteile. Aber die kommen auch jetzt digital. Die Rechnungen kommen ja digital. Das ist ja das Stimmt, die Problem. Rechnungen kommen Ja. inzwischen digital oder so Briefe, so haben wir schon abgebucht. Ne? Machen Genau, sich die kommen. keinen Kopf. Ja? Wo Genau, du auch die sagst, ja, kommen danke. digital. Aber das Heizmaterial kommt immer noch per Post. Ja, das Lustige ist, ich hätte sie ja als EPUB schicken können. Aber ich glaube, du hattest gesagt, du hättest es gerne gedruckt, was ich auch verstehen kann. Ja, also ich muss echt zugeben, und ich weiß nicht, ob das jetzt verjährt ist, aber sagen wir mal so, es sind sogar auf meinem Palm oder auf meinem Treo zufällig Harry Potter Bände. Also ich habe mir zum Beispiel, das ist ja dann, finde ich, legitim, ich hatte mir den zweitletzten Band, dessen Name mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, also den mit Snape und so weiter, den Ich habe hatte es ich nicht mir gelesen. physisch, Darkness Prince, irgendwas. Gott, jetzt vergesse ich schon Harry Potter Titel, ich werde wirklich alt. Auf jeden Fall genau, weil Prince war ja der ursprüngliche Name von Snape, glaube ich. Auf jeden Fall egal. Und den hatte ich mir besorgt und ich fand das Buch so schwer und so schwer. Also es war einfach schwer, es war einfach ein dicker Wäscher. Und dann habe ich das Buch in die Ecke gepfeffert. Also nein, ich habe es nett ins Regal gestellt und habe mir dann einfach das PDF auf Treo gezogen. Ich habe also Bücher wirklich am Treo gelesen Oh Gott. und das geht. Also alles wunderbar, aber irgendwie zum E-Reader habe ich es noch nicht geschafft. Meine Frau hat einen. Aber macht's auch nicht mehr, komischerweise. Also primär Ist für Leihbücher, aber sie macht's auch nicht mehr, sie benutzt ihn auch nicht mehr. also ich mag ja auch das haptische Erlebnis sozusagen ganz Ja. gerne, wobei es tatsächlich so ist. Für den Urlaub oder wenn du unterwegs bist, in der Bahn sitzt, du hast es gesagt, ne, schwer zum Teil. Und gerade also für Fachbücher würde ich nur noch E-Book verwenden, weil das ist mir zu. Also A, werden die dann eher mal ja aktualisiert und dann kannst du dir vielleicht eine aktualisierte Version holen, weil und das ist natürlich bei einem Roman jetzt eher nicht so. Ne? Also ich werde jetzt meinen Roman, den werde ich nicht nochmal aktualisieren, außer. Mir schenkt noch einer zwei, drei Rechtschreibfehler, dann mache ich das natürlich. Also wer einen Rechtschreibfehler fehlt, an Patrick schicken. Ja, Ja, genau. wenn er 100 hat, gibt es eine zweite Auflage. Ja, genau. Ja, so Und ihr sieht's aus. jeweils 10 Stück abnimmt. Was wollte ich noch sagen? Ich habe erst kürzlich wieder darüber nachgedacht, habe gedacht, ach Mensch, sollst du? Und dann dachte ich, ich glaube sogar, weil du gesagt hast, willst du nicht das EPUB haben, dann dachte ich, Und dann dachte ich, will ich's? Also zum Beispiel, ich habe als bei der Republika, das war 2019, war ja Moby Dick Thema. Und dann habe ich mir natürlich Moby Dick, ich habe zwar auch das Buch hier in der Tat, und dann habe ich gedacht, ach komm, das ziehst du dir jetzt das gibt's bei Gutenberg oder es gibt halt als PDF. Da sind ja auch die Urheberrechte schon erloschen und so weiter. Gibt's als PDF, ziehe ich mir aufs Handy. Und dann habe ich auch, weiß nicht, wo ich bin, Kapitel irgendwo, ja, also schon relativ weit. Sie sind jetzt also schon eingeschworen, den weißen Wal zu töten und so weiter und so fort. Aber ich hänge fest, ich habe keine Gelegenheit mehr, weil ich auch Podcast-süchtig bin. Eigentlich mein ganzes Medienbudget geht eigentlich für Podcasts drauf. Also mein Medienzeitbudget geht fast für Podcasts drauf. Also Buch muss ich mir Vielleicht müsste immer jemand aus den Rippen für schneiden. dich ein, vielleicht müsste jemand für dich einen Moby Dick Podcast machen dann. Es gibt ja Moby Dick auch als Audio, aber da komme ich ja dann auch Klar. nicht dazu, weil wenn ich den hören würde, würde ich ja die Nachrichten nicht mehr hören. Das ist ja das Problem. Das ist schwierig, schwierig, Es ja. ist einfach mein Zeitbudget ist einfach, wenn ich die Nachrichten am Abend durchgehört habe, ist schon mal ein guter Tag, ja. Weil ich halt mehrere höre natürlich. Aber wie auch immer, genau, also der Kunde kommt und macht ein Audit. Hat er da Genau. einen Grund dafür oder macht der Kunde das immer? Naja, also aus der Erfahrung heraus ist es so, Kunden lassen sich das so in diese Media-Agentur-Verträge schon auch reinschreiben, dass sie das ab und zu mal machen wollen. Kluge Agenturen haben schon vor Jahren angefangen zu sagen, alles, was programmatisch ist oder programmatic ist, das kannst du ganz schlecht, weil das ist ja nicht so transparent, kannst du nicht überprüfen. Da wäre ich schon mal als Kunde vorsichtig, wenn mir das einer in den Vertrag reinschreibt. Und also ja, also die haben Erklär mal das A, kurz eben für einen Grund. die da nicht Ja. drin ist. Was ist Programmatic Advertising? Der Programmatic Advertising ist eigentlich der automatisierte Handel von Werbeplätzen. Also in der Realität sitzen da immer noch Leute teilweise vor Excel-Tabellen, die irgendwas auf Dashboards schieben. Aber es ist der automatisierte Handel von Werbeplätzen, ist gerade in den angelsächsischen Ländern natürlich viel weiter als in Deutschland, wobei es in Deutschland auch in der Zwischenzeit einen riesigen Anteil hat, weil es natürlich die Arbeit in Teilen leichter macht. Aber es ist eben nicht ganz so transparent und es macht damit natürlich auch wieder leider den Betrug, ohne dass man das vielleicht immer will, ne? Du kannst doch als Agentur das nicht immer alles so nachhalten, wie du das möchtest, als Kunde noch weniger. Ja, also deswegen ist es schwierig. Manchmal ist dann besser, wenn du weißt, wo deine Anzeigen laufen. Ja, und in Also dem wenn man Fall. sich das vorstellt, klassisch, wenn ich jetzt in einer Papierzeitung eine Anzeige schalte, dann sagt mir die Zeitung, das ist dann auf Seite 3 unten links in der Ecke, Genau. dann ist es auf Seite 3 links unten in der Ecke. Wenn ich jetzt klassisch online eine Anzeige schalte, würde jetzt der Kunde auch sagen, das ist auf der Startseite oben rechts und hat die und die Größe. Das wäre non-programmatic und ansonsten gibt es praktisch einen Code, den man da oben rechts einfügt. Und irgendeine Automatik oder eine Semi-Automatik entscheidet dann, welche Anzeige kommt wann Genau. dahin. Ne? Oder zum Beispiel auch, wenn einer die Startseite am einem Tag 8-mal anklickt, kann es sein, dass er 2 oder 3 oder 4 verschiedene Anzeigen an der Stelle sieht. Genau, also es ist im Endeffekt ist natürlich, was man machen will, ist, man sagt, man hat eine bestimmte Zielgruppe oder im Idealfall hat sich einen Cookie gekauft, sozusagen, von einer bestimmten Zielgruppe und dann wird das alles, war ja auch eine ganze Weile lang oder bin im B2B-Bereich da unterwegs, Taxifahrer, ne? Also willst nur an Taxifahrer irgendwie was ausliefern und dann wird diese Mercedes-Benz-Anzeige eben nur an Taxifahrer ausgeliefert. So, jetzt die Frage, ne, wann hast du das validiert, dass es ein Taxifahrer ist? Das geht schon, weil er vorher nur auf einer Taxifahrerseite war, hin und her. Und dann sagst du halt, du bist aber irgendeine Webseite. Also es gibt Millionen von Möglichkeiten, quasi sich das Geld abzuholen. Und es gibt Schätzungen, die dahingehend sagen, dass 50% des ganzen programmatischen Traffics eigentlich Betrug ist. Also Klickbetrug, Spoofing und was weiß ich. Ja, also, aber das geht zu weit, da können wir eine eigene Folge drüber machen, In der sozusagen. Tat. Ja. Leute, wenn euch das interessiert, wie betrügt man mit Online-Anzeigen, Da dann könnt ihr mal anrufen. schreibt es in die Ja. Kommentare und Ja. dann machen wir eine eigene Folge dazu. Ja, genau. Ja. Ruft uns an, wir wissen, wie es geht. Ruf Patrick an. Ich Ja, genau. Nee, Olli weiß es nicht. Nee, also alles gut. habe Genau. da noch Also, nie was von gehört. Nee, nee. Ja, die kommen dann, der große Kunde in dem Buch kommt dann und sagt, der Zusammenhang ist, er hat einen neuen Agenturvertrag mit denen gemacht und alle denken sich super. Und dann gibt es aber einen kleinen Passus in dem Vertrag, der sagt, innerhalb von 3 Monaten nach Unterschrift darf man so einen Audit machen. Und das ist der Aufhänger und dann bricht die pure Panik aus, weil alle wissen, dass sie den Kunden in den letzten 10 Jahren über den Tisch gezogen haben, sozusagen. Und dann entwickeln sich ganz dramatische Plots, die dann da passieren. Die wir jetzt natürlich nicht verraten, sonst müssten die Nee, Leute die ja wir das nicht Buch nicht mehr verraten. lesen. Genau, ich kann sagen, dass eine der ersten Leserinnen meine bessere Hälfte zu mir hinterher gesagt hat, also wer der jetzt auf blutrünstige Bücher steht, muss da so ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt Tote, aber die sagte zu mir, also einen mehr habe ich noch erwartet. Und dann habe ich gesagt, gut, den hebe ich mir auf fürs nächste Mal sozusagen. Ja, also nach dem Motto, weitere Leichen in Folge 2. Ja. Genau, mehr Tote gibt es dann, ja. Ich habe mir gedacht, ich will jetzt nicht zu blutrünstig werden. Es ist ja auch ein Thriller und kein Krimi. Also es geht ja mehr um Nervenkitzel als um die Aufklärung des Falls. Das ist auch ganz interessant. Ein paar Leute haben gesagt, naja, also wie das sich da so alles entwickelt, die müssten doch alle im Knast quasi vor sich hin wabern am Ende. Und da habe ich gesagt, naja, das ist auch ein bisschen wie in der Realität. Es gibt ja Ah, die das, ne, das quasi ein weiße Weste-Verbrechen. Und die werden ja nicht so oft quasi, also Uli Hoeneß hatte halt Pech gehabt, dass er für seinen Steuerbetrug dran war. Aber aber viele relativ Leute, günstig, ne? Also ja. in Relation zum Volumen. Also wenn du das bei Aldi klaust in dem Volumen, dann sitzt du länger. Genau, dann sitze länger und es gäbe auch sicherlich hier im Buch Leute, die länger sitzen müssten. Es gibt ja auch den Straftatbestand, der drin vorkommt, sexuelle Belästigung, da ist es dann ein bisschen anders. Aber wie gesagt, gerne lesen und ja, ist, glaube ich, oder, ja, was heißt glaube ich? Ich habe es ja gehört, ist ganz gut geworden. Aber also es ist natürlich ein bisschen mediabezogen, aber ich habe ein Glossar hinten eingebaut. Meine Mutter hat gesagt, als sie es gelesen hat, da musst du aber hinten so eine Erklärung reinmachen. So, was Was ist? ist was? Ja, genau. Ja. Hat sie gesagt, den Mexiko hast du schon mal gehört, da fährst du einmal im Jahr hin, sagst hinterher immer, es wird immer langweiliger. Und hat sie gesagt, das brauchst du mir nicht mehr erklären, aber so ein paar andere Sachen. Und das habe ich dann auch gemacht und habe hinten noch so einen Aber kleinen ich glaube, Glossar wenn du jetzt in die eingebaut. Fußgängerzone gehen würdest und würdest sagen, die Mexiko, dann würden die sagen, was neue Ölmarke oder Benzin, also Tankstelle oder irgendwas. Also ich glaube, das ist auch nichts, was so allgemein bekannt ist, ne? Nee, Die Republika definitiv. kommt noch in der Tagesschau. Ich glaube, die Temexco eigentlich Nee, die nicht. Mexiko nicht. Der hat sich ja jetzt sowieso mit, wie heißt die andere, OMR, wird ja da eher mal, weil es halt Die mehr, OMR eher mal, ja. bisschen spaßiger ist sozusagen, glaube Ja. ich. Also der Fun-Faktor, Entertainment Wenn es steht da im Entertainment ist, kommt Vordergrund. es auch im Fernsehen. Genau. Lustige Anekdote zum Thema Glossar. Vor 100 Jahren, also ich bin ja ein alter Mann, ne, als wir Name der Rose gelesen haben und dann mal einer meinte, ja, das hätte ihn total genervt, dass da immer alles auf Latein drin ist. Dann sage ich, ja, aber die Zitate waren doch alle hinten übersetzt. Und er so, Ja. was? Ja, Also sind ich sie. würde jedem raten, das Glossar vorne rein zu machen oder direkt drunter, weil es gibt dann Leute, die blättern nicht bis hinten, ne? Die dann nach dem dritten lateinischen Zitat oder was sie nicht verstehen, schmeißen sie das Buch in die Ecke und kommen gar nicht auf die Idee. Während ich so als alter Literaturwissenschaftler, ich blätter Bücher eh von hinten auf, ne? Also Beim Name der Rose wäre das, glaube ich, aber ein bisschen schwierig geworden, wenn du es auf der gleichen Seite gemacht hast. Ich kann mich auch daran erinnern. Ich habe erst den Film gesehen, dann habe ich das Buch gelesen und dann dachte ich so irgendwann, Alter, schön, dass es hinten überhaupt steht, aber wenn man es auf die gleiche Seite geschrieben hätte, hättest du immer quasi, sagen wir mal, drei Viertel Text, Roman gehabt und dann Erklärung. Hätte auch den Lesefluss, glaube ja, ich, also gestört. Eco war ja Literaturwissenschaftler und also als zum Beispiel als Anglist bist du das gewöhnt, du hast so ein Shakespeare-Drama und das wissen wir ja, das passt in so ein Reklam-Ding rein. Aber als Anglist hast du dann die Variante, also wenn du jetzt nicht die super, es gibt noch die super-duper-Variante, aber du hast die Variante, wo das, weiß ich gar nicht, sehe ich jetzt eins, ne, ich sehe von weitem keins. Also es ist halt ein Taschenbuch, das ist etwa so dick und aber eher so ein Großformat. Und dann hast du oben stehen 4 Zeilen Text und dann hast du Der Rest ist Anmerkung. Aber das, da sind wir auch wieder, das ist wie wenn du eine programmatische Schaltung machst, ja, dann klickst du irgendwo auf einer Webseite was an, dass du sagst, ja, ich buche jetzt diese Platzierung, und dann fällt hinten sozusagen alles raus, was ausgeschlossen und was nicht geht Ja, und was ja, angeblich nicht geht und welche Verification. Also, ob das das immer alles schneller ja. macht, So weiß ich jetzt auch ähnlich, nicht es so macht die genau. Sache nicht lesbarer. Ne? Aber Nee, nee. das war nur eine Anekdote, die mir anfiel, so hinten sind die Fachwörter erklärt. Ja? Also, Ja, genau. liebe Leute, macht die Erklärungen vorne rein. Ja? Das ist auch sehr praktisch bei diesen Romanen von Dostojewski oder so, wenn vorne mal drin steht, dass Dimitri auch Mitya heißt und Alexei auch, weiß nicht mehr, Sascha. Und so weiter. Das ist dann sehr hilfreich, weil sonst kriegst du es nicht mehr auf die Reihe. Also das nehme ich jetzt mit als Anregung auch fürs zweite Buch, dass ich das Glossar, vielleicht setze ich es auch einfach mal in die Mitte, wäre ja auch mal eine lustige Variante, kann man nach vorne und nach hinten blättern. Ja, oder also, was ich cool finde, ist zum Beispiel, guck dir mal die Quality Land Romane vom Kling an, wenn du die noch nicht kennst. Ja, Der doch. hat dann immer so wie Werbeeinblendungen. Also der hat praktisch dann so Seiten, wo dann irgendwie Fesatu erklärt ist, Fett, Salz, Zucker, So, ja. Goodies oder irgendwie. Also der hat das so integriert. Also das wäre natürlich auch eine Überlegung, praktisch immer eine Seite aus einem, also Pseudo-Seite aus einem Fachbuch einzublenden, so ein bisschen Multimedia-Roman-mäßig. Das finde ich eigentlich bei ihm total gut gemacht bei Quality Land. Ja, das ist ja der Punkt, den ich für den zweiten Roman so ein bisschen überlegt habe, weil, wie gesagt, dieses Buch über Ad Fraud, durch den verloren gegangenen Zitategeber musste ich mir ein neues Format einfallen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, also beim zweiten, das ist dann nochmal mehr Business-Roman, ob ich mir da einen Gefallen tun, weiß ich gar nicht. Aber das Thema Ad Fraud quasi in der Form zu erklären, indem ich es in so einen Krimi-Thriller packe und sage, also das und das passiert. Weil ich glaube, wenn es so ein bisschen fiktionaler ist und nicht so sachbuchmäßig, finden es Leute auch interessanter. Ich habe ja mit ganz vielen Leuten auch über das Thema gesprochen. Und du willst es ja auch nicht hören, ne? Im Endeffekt. Du willst ja nicht hören, dass von deinen 100.000 Euro, die du ausgibst, quasi A, irgendwo Beschiss ist und B, dass dich vielleicht auch noch deine Agentur, also in Anführungszeichen, jetzt hier wie bei Dunkeltal Media betrügt und sich 30% der Marge nochmal zusätzlich einsackt, und davon die Bar in der Agentur dann quasi finanziert wird. So, du sitzt also schon am zweiten Buch. Ja, also was heißt gezwungenermaßen? Es war ja so, dass ich, wie gesagt, dieses Ad Fraud Buch unbedingt machen wollte als Sachbuch, weil mir alle gesagt haben, du musst jetzt nochmal ein Buch schreiben, das nur dann, ja, findet man Gehör. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Ich habe aber selber für mich gemerkt, also dieses Sachfachbuch hat mich so unwahrscheinlich eigentlich genervt. Also ich hatte gar keinen Bock, das zu schreiben, weil ich das so fand. Vielleicht würde ich das mal der KI überlassen und sage, schreibe dieses Buch, aber ohne Gedankenstriche und ohne Emojis. Und dann merkt es auch keiner mehr. Also ich hatte an diesem fiktionalen Buch viel mehr Spaß und habe jetzt auch viel mehr Spaß an diesem zweiten Buch, ne? Weil ich einfach so weiß, also da brauche ich jetzt keine 6 Jahre für, sondern ich weiß einfach, was sind so Sachen, an die du dich halten kannst, damit du auch einen ganz guten Schreibfluss hast und dass man sich zum Beispiel, also wie Arbeit, ne? Du musst halt eine feste Zeit nehmen. Und dieses, was manche Leute so, glaube ich, auch so dieses Hemingway-hafte, dass man so halb besoffen irgendwo sitzt am Strand und dann sein Buch schreibt, kann ich zumindest für mich nicht bestätigen. Ich glaube, das Mit war der auch eher am Flasche, Ende dann so, oder? ja, und auch mit der Flasche Rotwein in der Hand, das ist konzentrationstechnisch schlecht. Man geht dann vielleicht abends ins Bett und denkt, ah, geiler, geiler, geiles Kapitel. Aber am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen liest du das und denkst so, boah, Flasche Rotwein. Nee, gut, lassen wir mal weg. Also großer, großer Tipp. Ich glaube, genauso wie auf der Arbeit sollte man relativ nüchtern sein, in einem ganz guten Ambiente, sich ein bisschen Zeit nehmen und vor allen Dingen, ob du das auf Notizkarten machst oder was weiß ich, das hat mir zumindest geholfen, dir den Plot auch, ne? Also nicht den Plot aus dem Auge verlieren und wissen, also man sollte das Ende vor Augen haben, dass du dann vielleicht noch was änderst, ist ganz klar, aber Thomas Herzberger, den ich ja ganz gut kenne, der hat mal gesagt, er hat morgens immer am besten geschrieben, so ab 5. Habe ich auch mal versucht, war nicht meine, also 5 Nicht, Uhr war dein morgens. Gehirn noch nicht auf Betriebstemperatur, ne? Ja, aber hat sich eher so damit beschäftigt, wann gibt es jetzt ein Brötchen und ehrlich gesagt, also das war nicht mein Ding, ne? Also es ist, glaube ich, ein guter Tipp für den einen oder anderen, weil du natürlich morgens so ein bisschen Ruhe hast. Aber also wäre nicht mein Ding gewesen. Aber ich glaube, man sollte sich wirklich zeitfest bloggen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte und so ein bisschen wissen, worum es geht. Also und Inspiration mitnehmen, ne? Also ich hatte dann das Buch fertig, so ein bisschen, und mir fehlte aber der Einstieg. Weil du, ne, also irgendwie, wie kriegst du jetzt den Aufhänger? Und dann, das kann ich noch sagen, das ist auch der Grund, warum die Lokalpresse es mitgenommen hat, weil der Einstieg ist, dass es hier im örtlichen Freibad quasi die Einstiegsszene gibt. Und die habe ich tatsächlich so erlebt, wie ich sie dann quasi da so ein bisschen aufgeschrieben habe, dass jemand da aus dem Schwimmbecken kommt und das ist dann dieser Hausjurist und das war so der Aha-Moment, wo ich gesagt habe, so, und dann war das auch ja so im Flow. Also dann ging es auch nochmal das zweite Mal lesen und so, und dann ging das auch ganz gut. Und der andere Tipp ist, weil wir ja kurz vorher drüber gesprochen haben, lass vorher mal ein paar Leute drüber lesen, ne? Nicht irgendwie auf Veröffentlichen drücken, weil du glaubst, dass die Amazon-Rechtschreibprüfung und die Word-Rechtschreibprüfung recht hat. Nee, ist ganz gut, wenn nochmal drei Leute drüber lesen und sagen, hä? Verstehe ich nicht. Wie Ja, ist das? auch genau dieses hä, verstehe ich nicht. Also das habe ich dann manchmal auch bei, weil ich hatte ja kürzlich mal hier auch ein mehr oder weniger schlecht lektoriertes Buch von eigentlich einem ziemlich bekannten Menschen, der sich mit Grammatik auskennt und so. Der hat eine Grammatik geschrieben, der Mann, ne? Und dann hast du da manchmal Sätze drin, wo du sagst, da wäre es schon cool, wenn noch ein Lektor drüber gelesen hätte, ne? Oder einmal wurde es am Abend in der Wüste kalt und einmal war es am Abend in der Wüste überraschend warm, wo ich dann dachte, ja, was nun, ne? Also innerhalb von 5 Seiten. Ja, Ja, und das ist ein alles bisschen drin. schwierig. Also ich hab hinterher dann tatsächlich natürlich auch ein bisschen KI-Hilfe in Anspruch genommen, nämlich, und da bin ich dann mit einem guten Freund so ein bisschen auf eine Idee gekommen, an der wir heute auch basteln, sag mal so eine Art Lektoratssoftware. Also Korrektur lesen kann die KI genauso schlecht wie die Anzahl von R's in Strawberries erkennen oder Mathe oder was weiß ich, aber genau solche Sachen, was du gesagt hast, Konsistenzprüfung, ne? Das ist so ein Riesenthema. Die sagt dir dann schon, das ist jetzt nicht logisch, was du da aufgeschrieben hast. Und das kann durchaus helfen, weil ich habe natürlich auch mit Lektoraten gesprochen und das sind ja auch alles ganz liebe und nette Menschen, die auch bereit wären, dein Buch vielleicht zu lesen. Aber dann musst du den richtigen Verlag finden, wo es reinpasst. Du musst die richtige Stimmung finden. Ist es vor der Buchmesse, ist es nach der Buchmesse? Keine Ahnung. Deswegen habe ich auch irgendwann gesagt, das mit KDP ist heutzutage so halbwegs simpel. Gut, wenn du in der digitalen Welt unterwegs bist, ist es halbwegs simpel. Und dann kannst du das ganz gut, kann Und man das ganz reicht gut es, selber das veröffentlichen. Manuskript mit Word vorzubereiten, oder braucht man da noch was Hübscheres? Nee, Word reicht rein theoretisch. Also wenn du dich einmal durch die FAQs quasi bei KDP durchgekämpft hast, dann funktioniert das echt. Wenn du das alles so einstellst, die Formatierung, ist das wirklich easy peasy. Und das ist auch, wenn du das einmal gemacht hast, ist es jetzt fürs zweite, ist es echt kein Ding. Es gibt auch dieses Kindle Create, nennt sich das. Das ist quasi so eine Art Autorensoftware von KDP. Ja, da hast du aber formatierungstechnisch, dann musst du bestimmte Schrifttypen nehmen und ja, dann sieht es auch vielleicht nicht so aus, wie du dir das vorstellst. Damit habe ich zuerst ein bisschen rumexperimentiert, aber Word reicht und das ist auch total okay. Also ich habe mich mal ein bisschen oberflächlich mal mit dem Thema Satz und Typografie beschäftigt, aber wirklich nur oberflächlich im Rahmen von einem Werbeagentur-Praktikum. Und im Vergleich zu dem, wie manche denken, wie man sowas setzen sollte, ist halt Word. Also ich habe auch eine Literaturzeitschrift in Word oder so gesetzt, ja. Und weiß nicht, wenn ich es heute angucken würde, ich müsste mal eine aufblättern, ob ich Augenkrebs kriege oder ja, also riesige Wortabstände oder komische Trennungen oder sowas. Aber wenn das ausreicht, dann ist ja prima, ne? Also. Also ich sag mal, Wenn du jetzt den Anspruch hast, dass du sagst, du bist gelernter Setzer oder was weiß ich, ich bin mir sicher, und ich habe auch Sachen gesehen, die hast du dann, also die versuchst du nachzujustieren, ja. Aber diese berühmten schönen Einrückungen, die es zum Beispiel in Diogenes-Büchern oder anderen Sachen, das kannst du machen. Das Problem ist, ich habe es ja angefangen, auch als E-Book zu schreiben, und da kannst du es eh vergessen. Da kannst du es eigentlich nur plain runterschreiben, weil Naja, hinterher weil wird das Ding ne, auf alle Formatgrößen irgendwie naja, zusammengeruckelt. da weißt du eh Und nicht, genau, wie es also ein bisschen mehr rauskommt, ja. Arbeit, genau, ein bisschen mehr Arbeit macht dann tatsächlich, wenn du es drucken willst. Und das hatte ich zuerst gar nicht vor, dass es das als Print on Demand gibt, aber da haben dann ein paar Leute gefragt, da habe ich gesagt, gut, dann. Und da ist es mit den FAQs lesen tatsächlich, also das kann ich sagen, ist ein bisschen anstrengender. Ich kann also durchaus Leute verstehen, die sagen, sie machen das nur als E-Book und den anderen Rest machen sie nicht. Aber offenbar war es auch so, dass die Zielgruppe bei dem Buch, ich bin ja selber über 50, die dann sagen, so wie du, ich habe keinen E-Book-Reader oder gibt es nicht gedruckt? Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das nochmal. Aber da steckt dann tatsächlich ein bisschen Zeit auch dahinter. Also das muss man wissen, ne? Das kostet dann echt Zeit. Es Oder du gibt suchst dir natürlich halt auch jemanden. Dienstleister, aber wenn du für alles Klar. Dienstleister nimmst, dann hast du ordentlich was investiert. Lass uns noch mal irgendwie habe ich gerade eine Konzentrationsschwäche gehabt. Lass uns mal noch ein bisschen zum Kreativprozess. Also einerseits Plot konzipieren, also durchaus auch physisch, oder? Auf Karteikarten. Notizzettel, Whiteboard, ich nutze ganz gerne schon immer so Notizbücher und egal ob im Job oder dann auch privat jetzt hier für die Geschichte, wo ich tatsächlich dann mit dem Füller reinschreibe und dann habe ich mir den Plot so. Also, so war das auch in den 6 Jahren eigentlich, ne? Also ich habe immer mal wieder so eine Idee gehabt, saß im Zug und oder hattest eine Begegnung. Züge sind ja auch tolle Sachen, um Ideen aufzuschnappen. Und dann habe ich mir das immer so aufgeschrieben und dann guckst du halt. Und dann habe ich mal so 3, 4 Seiten gemacht und habe dann gesagt, so bin jetzt auch nicht der allergrößte Strukturmensch, aber da habe ich mir dann gesagt, so, das musst du dir jetzt mal aufschreiben. Und dann, wie heißen die alle? Und wo spielt das? Und ja, und dann, also das hilft. Also dieses, was mir Leute schon erzählt haben, dass sie glauben, dass man dann so im Flow sitzt, ne, und dann, dass das alles aus dem Hirn rausfällt, das ist nicht so. Also ich habe ja auch schon White Paper irgendwie geschrieben. Auch das, also alles, was so Kreativprozess ist, muss irgendwie strukturiert sein, habe ich das Gefühl. Und das haben ja auch viele Leute gesagt, dass das so ist. Ich schreibe darum eher kürzere Sachen, aber ich hänge gerade auch an einer Sache fest und die blockiert mich jetzt total. So eine Kreativgeschichte, auch die so ein bisschen in der Zukunft spielt. Und den Anfang habe ich, aber es soll eh eine Collage aus Einzeltexten werden. Und irgendwann wird sich das kristallisieren. Ja, ich habe jetzt immer mal wieder so ein Flash, so, ah, die Leute brauchen einen Chip im Hirn, damit die KI sie anzapfen kann oder so. Und das werde ich wahrscheinlich jetzt auch noch einbauen oder so. Und also wenn du die Struktur hast, und dann sagst du regelmäßig schreiben. Also 5 Uhr funktioniert für dich nicht. Was funktioniert für dich? Also für mich hat sehr gut funktioniert, so Sachen wie am Nachmittag oder abends, teilweise einfach auch mal mit dem Schreibgerät auf dem Balkon gesetzt, oder Wochenende, ne? Also, und Also was bei mir Ortswechsel. Ortswechsel und was für mich immer super funktioniert, ist zum Nachdenken mich auch mal alleine in ein Café setzen und dann anfangen zu schreiben. Da ist so ein bisschen so ein Geräuscheteppich irgendwie, ich weiß, also hat mir geholfen, habe ich aber auch schon von anderen gehört und dann schreibst du so irgendwie vor dich hin und bist auf einmal sehr fokussiert und dann ist das auch gut. Und dann kannst du auch sagen, wenn du nach einer Stunde zum Beispiel fertig geschrieben hast, oder ein Kapitel. Also ich würde mir immer so versuchen, entweder eine zeitliche Komponente vorzugeben. Ich schreibe jetzt eine Stunde. Es kann auch sein, dass du da nur 5 Sätze hinkriegst, aber oder ich schreibe ein Kapitel. Und dann schreibst du halt vielleicht das Kapitel, aber auch brauchst halt 2 Stunden. Ja. Und bei dem Prozess, was mir immer geholfen hat, ist, während ich geschrieben habe und ich habe mir eine Frage gestellt, dann habe ich nicht den Klassiker gemacht, ne, immer Frage stellen zwischendurch, sondern ich habe es mir aufgeschrieben und habe dann das immer auf so ein bisschen, also die Recherchearbeit extra gemacht, weil die Recherchearbeit ist ja auch nicht immer, du denkst dir, das ist so, und dann musst du dann doch nochmal nachlesen und dann musst du dich leider eines Besseren belehren lassen, entweder von Google oder ich, ne? Also ich habe auch nachgeblättert bei anderen Leuten irgendwie und dann sagst du, ah, so ist es dann. Und dann kann man es aber wieder einfließen lassen. Ja. Und dann hast du irgendwann fertig. Also das mit dem Kaffee oder angeblich ist es auch der Grund, warum man gute Ideen unter der Dusche bekommt. Ich kann es nicht mehr hundertprozentig nacherzählen, wie es ist, aber es hat wohl wirklich mit diesem weißen, braunen, grünen, whatever Rauschen zu tun, was man hört. Das macht wohl irgendwie, das bringt das Gehirn wohl in irgendeinen Zustand, in dem es, also dass man die Ideen in der Dusche kriegt, ist wohl nicht dem Wasser oder dem tollen Duft des Duschgels oder irgendwas geschuldet, sondern wohl in der Tat diesem Geräusch. Ja, Ah ja, okay, ja. das irgendwie, und es gibt für die, die sich nicht so viel Kaffee leisten können, oder nicht so viel Koffein vertragen, hätte ich beinahe gesagt, und Kuchen, für die gibt es dann auch Webseiten, die dann diese Geräusche haben. Also du hast Müsste ich dann, mal ausprobieren ja, quasi. müssen wir ausprobieren, ob das auch auf dem Balkon vielleicht funktioniert. Also es gibt dann, kannst halt Waldgeräusche haben oder Kaffeegeräusche, oder ich habe das dann auch mal probiert. Bei mir, mich lenkt alles ab, was Piep macht. Also jedes Geräusch lenkt mich ab. Also Okay. was ich mal probiert habe, ist, ich bin ja so ein GTD-Freak, und bei der Weekly Review habe ich dann immer den Soundtrack von Twin Peaks gehört. Ah, okay. Der Ja, ist, geil. der hat zwar sogar Vocals, aber das ist dann, wenn du dies x-te Mal gehört hast, achtest du dann nicht mehr drauf oder könntest die theoretisch überspringen. Da gibt es irgendein YouTube-Video, wo der komplette Soundtrack von Twin Peaks am Stück drauf ist. Und das Also ist ganz für die hervorragend immer. Jüngeren, das ist gut, für die Jüngeren sollten wir vielleicht einfügen, Twin Peaks war eine sehr mysteriöse Serie, War die eine in absolut den, geile Serie. Und wir ja. verraten, mir wurde verraten, wer der Mörder ist vorher, was ich absolut fand. Also ich mag, die Person war mir sehr sympathisch davor. Ist sie mir eigentlich immer noch, aber ich habe es jetzt 30 Jahre nicht gesehen. Aber ich weiß immer noch, wer es war. Und also man sollte die Serie gucken, wenn, ich glaube, die läuft auch gerade wieder, und sollte verhindern, dass einem jemand verrät, wer der Mörder war. Weil Ja, es ist genau, dann das. wirklich, wirklich doof. Ich habe Und aber geniale Musik, geniale Schauspieler, genialer Plot, Twin Dings natürlich, wie heißt er? Lynch, David Lynch, ja. also erste Fernsehregiearbeit Ja, dieses genau. leider dieses Jahr verstorbenen Großen Regisseurs. Kreativen, sagen wir mal. Ja, Ja, also. multikreativ kann man sagen, ja. Der Genau. hat dann auch ganz strange Videos gemacht, wo er erzählt hat, wie er seine Möbel renoviert und alles wirklich. Sehr, sehr Also, cool. das sind natürlich so Sachen, wo man denkt, da willst du vielleicht, also irgendwie hin. Also, ich habe mich auch ein bisschen inspirieren lassen, das ist auch vielleicht auch manchmal ganz gut, wenn man irgendwie weiß, das ist ein Autor, der gefällt einem ganz gut und der hat so einen Stil irgendwie und also was der macht, ist irgendwie ganz, ganz nice. Und also, kopieren ist natürlich schwierig, aber. Also ich hatte dann irgendwie so die Idee, wie Bret Easton Ellis in American Psycho, ist ein ganz böses Buch, ja. Ja, also. Wollte ich dann auch so ein Kapitel schreiben, wo ich gedacht habe, ich mache das jetzt so, also wo er dann so referenziert über Bands und Musikgruppen. Und da habe ich gedacht, das bin aber gar nicht ich. Aber ich habe dann trotzdem, das kann man verraten, eine Referenz andersrum eingebaut. Es gibt dann tatsächlich ein Kapitel, wo es American Psycho geht, sozusagen. Also da habe ich dann gesagt, okay, das baue ich jetzt ein. Da unterhalten sich zwei Leute innerhalb des Plots, was auch ganz gut passt, glaube ich, über American Psycho, was ein sehr guter Freund von mir, der fand das dann genial und hat gesagt, also es wäre komisch gewesen, wenn du auf einmal über Phil Collins drei Kapitel geschrieben hättest. Aber dass du jetzt quasi American Psycho in das Buch eingebaut hast, das findet er gut. Und das sind aber auch so Sachen, die deinen Kreativprozess natürlich unwahrscheinlich befeuern können, weil du hast ja einfach die Freiheit und denkst dir, das ist ja geil, ich kenne das Buch total gut und jetzt lasse ich einfach zwei Leute in einem total wilden Kontext über dieses Buch schreiben und das führt dann aber trotzdem zu was anderem und dann, gut, muss man vielleicht auch wieder 2 Tage älter sein, damit man das Buch kennt, aber ich glaube, das hat sich so als eine bestimmte Art von Literatur kennen das doch auch Jüngere. Ja. Und ja, also das kann auch helfen, ne? Einfach mal überlegen, was würde mir denn jetzt Spaß machen, wenn ich ein Buch Ja. lese? Die Was Jüngeren kennen vermisse halt ich? nur den Film, der zwar auch genial ist, aber bei weitem nicht an das Buch ranreicht. Er kann er ja auch nicht. Also ich meine, wenn du das Ja. quasi verfilmt hättest, was in dem Buch vorkommt, das war übrigens die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich im Kino war und den Film gesehen habe. Also ich hatte bestimmte Kapitel im Kopf und habe gedacht, wie haben sie das umgesetzt? Ne? Und das ging natürlich nicht. Ja. Deswegen war der Film eigentlich eine Enttäuschung. Ja, Trotzdem Verfilmung. gucken. Ja, müssen wir abwarten. Ne? Also ich bin jetzt tatsächlich an einem Thema dran, was nicht ganz so trivial ist. Das habe ich mir einfacher vorgestellt. Ich habe tolles, tolles Feedback bekommen. Übrigens auch von Leuten aus der Audit-Branche, was ich dann. Okay. Ja, also was ich ganz spannend fand, dass die gesagt haben, ist interessant, dass es jemand aufgeschrieben hat und ihnen würde in der Zwischenzeit auch manchmal die Lust am Job vergehen, was sie so sehen. Und auch, dass ich das Thema MeToo im Endeffekt aufgegriffen habe, fanden sie auch ganz, ganz spannend. Aber lustigerweise haben die gesagt, sie sind so viel unterwegs, ob ich das nicht als Hörbuch rausgeben kann. Und da habe ich da mal so ein bisschen hin und her überlegt. Da gibt es natürlich auch Sachen, aber Hörbuch ist einfach, da musst du mal ein paar Exemplare verkauft haben, Damit sich damit du das das sauber rechnet, ne? hinkriegst. Ja, und auch so ein Ja, paar da Leute haben muss sie gesagt, ja, wirklich es ins ist, Studio. Da ist selbst das schöne genau. Mikro, was die Podcast-Hörer jetzt nur hören und nicht sehen, ist da wahrscheinlich nicht noch nicht geht noch nicht auf das Level. Oder du musst halt ordentlich drüber, ne, mit Ja, Tools. das Problem ist auch, also man probiert das ja dann auch aus, aber also es gibt nicht umsonst Leute, die Hörbücher einsprechen. Das ist ein Job. Ja, in der Und Tat. also wenn du das selber einsprichst, das wäre dann jetzt auch nicht mein Anspruch, ne? Also ich will dann kein Hörbuch verkaufen, wo die Leute Paddy Meyer quasi, keine Ahnung, 2 Stunden, 3 Stunden, was weiß ich, wie lange hören. Und das ist nicht so, dass ich mir sage, das ist jetzt angenehm, ja. Also ich wäre jetzt auch nicht der Profi. Ich habe mir tatsächlich so ein paar YouTube-Videos angeguckt und dann steht in dem Buch, bla bla bla, Petra trank einen Whisky. Und dann haben die wirklich so ein Getränk da vor sich stehen und machen diese Geräusche dann auch, ja. Da brauchst du Regieanweisung. Das ist eine eigene Geschichte. Also man könnte wahrscheinlich, ich habe es noch nicht gemacht, man könnte wahrscheinlich die KI fragen, kannst du mir dazu ein Drehbuch schreiben für ein Hörbuch? Schöne Idee, aber das wäre tatsächlich so ein Traum, aber dafür, ja, also wer will, kann spenden, dann mache ich Also das ich wollte gerade mal. sagen, Sponsoren, herzlich Ja, willkommen, ne? Also genau. aus der Auditbranche bevorzugt. Die sollen das sponsoren, finde ich. Ja, das finde ich auch eine, also hervor. Also ich habe Also, tatsächlich, was ich gemacht habe, was? ich habe die Demexco angeschrieben, ne, und habe gesagt, so Ja. Leute, wäre doch eine lustige Idee, nachdem Thomas Koch das Buch gelobt hat, Ja. und auch andere, ob ihr mich nicht einladet für eine Lesung. Aber bis jetzt, hallo Demexco Presseteam, bis jetzt kam noch kein Demexco, Feedback. hallo. Vielleicht mal über Ja, LinkedIn. genau. Immer die Demexco in jedem Kommentar Genau erwähnen. erwähnen, genau. Aber bitte keine Hashtags setzen, ja. Und wie ist das? Link in den Kommentaren. Oh Ja, Gott. genau, Link in den Kommentaren. Und ein Selfie dazu, ganz wichtig. Ja, Also wir angeblich auch sind keine ironisch für die, KI-Bilder. die das jetzt Ja. nicht bemerken. Wo wollte ich noch einhaken? Hörbuch finde ich eine gute Idee. Verfilmung ist halt, also übrigens, ne, so en passant, ne, also das ist dann wirklich die Stelle, wo dann das Cash fließt. Sobald dein Roman, und wenn du dann doch selber das Drehbuch schreibst, aber das ist auch wieder eine ganz eigene Kunst, da werden Genau. ordentlich teure Drehbuchseminare verscheuert oder relevant teure. Aber wenn du das Drehbuch auch noch selber schreibst, aber auch wenn nur dein Buch verfilmt wird, das ist dann schon. Das Das ist, wäre, frag glaube ich. Andreas Eschbach, das ist dann schon okay. Also, es Ja, reicht dann wärst übrigens du, auch, das glaube habe ich ich. mal gelernt vor vielen Jahren, es reicht übrigens sogar, wenn du nur Filmförderung kriegst. Also, du musst den Film gar nicht machen, aber wenn du für die Erstellung des Drehbuches Filmförderung kriegst, Dann? dann hat sich jede Minute, die du ins Buch investierst hast, vorher bezahlt gemacht. Gut, Olli, danke, ich muss weg. Ich muss quasi Ja, also es muss sich ja gelohnt haben, dass du hier eine Stunde mit Filmförderungsanträge. mir rumhängst. Genau, ja. Patrick, ich danke dir ganz herzlich. Wir haben ein paar Kreativtipps eingebaut. Wir müssen vielleicht dann doch mal nochmal separat über KI reden. Ich wollte schon mein Background-Bild zwischendurch ändern auf How to AI, weil das Ja. mache ich ja auch vielleicht so in einem Vierteljahr oder so. Ping mich nochmal an. Vielleicht kriegen wir dann Machen auch wir den mal. Nico dazu. Ja, dann holen wir den Nico dazu und dann klären wir, wie wir auch noch Lektoren, aber nein, also wie wir Lektorat erschwinglicher für Autoren und Autorinnen machen, die vielleicht nicht so viel Cash in der Hinterhand haben. Ja, ich Ich danke habe dir ganz noch. herzlich. Liebe Leute, wenn ihr bis hierher gehört habt, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich dass ihr auf der Plattform eurer Wahl diesem Podcast 6 Sterne gebt. Wenn es 6 Sterne nicht gibt, sind Paddy und ich mit 5 vollkommen Total. zufrieden. Ja, wenn bei eurer Plattform nur 5 gehen, ist vollkommen okay. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich danke Paddy fürs Dasein. Beim nächsten Podcast frage ich dich dann, warum Patrick und nicht Patrick. Aber da Das halten wir machen auch wir beim noch, nächsten Mal. halten Ja, wir die ja. Spannung auch noch aufrecht. Mein Sohn heißt nämlich auch mit zweiten Vornamen, aber Patrick, was sehr cool war, als er jetzt in Irland war. Da hat er den immer mitgezogen, den zweiten Vornamen. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye bye. Olli, vielen Dank. War hervorragend. Macht's gut.